Ich habe Elvis immer ein bisschen schwul gefunden, sagte Mr. Ludlam versonnen. Da gibt es Songs. Teddy Bear zum Beispiel. Und auch Wooden Heart, wo er so eine Art Flüsterfalsett singt. Man sieht ihn schier vor sich, wie er beim Singen im Studio herumtänzelt, mit ausgestreckten Armen und flatternden Fingern, vielleicht in Lacklederschuhen. Ich habe die Geschichte über Elvis und Nick Adams nie geglaubt, kompletter Quatsch. Aber die Klunkerklamotten, die er am Schluss getragen hat, und die Schals? Es gab Gerüchte über einen Hüfthalter. Ja, da war irgendwas. Man könnte es latent nennen und... Er hielt inne, seufzte und legte kurz die Hände vors Gesicht. Als er sie sinken ließ, sagte er, »Zwei von meinen Leuten haben mich verlassen, Finn. Abgehauen, getürmt, haben sich verpisst. Ich wollte sie zum Bleiben überreden, aber sie meinen, dass unser Feind den Ring um uns schließt. Der Putain de Bunuel, gewissermaßen.« Er zwinkerte mit einem seiner blutunterlaufenden Augen. »Uns wird die Zeit knapp. Ich schicke Sie jetzt zurück in Ihr Quartier, damit Sie frühstücken können. Aber überlegen Sie es sich sehr gut. Ich bin mir sicher, dass Sie keine weiteren Unannehmlichkeiten wollen. Wir müssen nur wissen, wo Sie die Übersetzung versteckt haben. Und natürlich den eigentlichen Schlüssel zum Code. Den wollen wir haben. Doc, begleiten Sie unseren jungen Freund, bitte.« Doc ging zur Tür und winkte Finn, der aufstand und sich zu ihm stellte. »Keine Zicken, ja?« sagte Doc. Finn nickte, dabei dachte er an Speckstreifen und Ei mit leckeren Pilzen und einer fetten Wurst. Er würde absolut keine Zicken machen. Er ging neben Doc zur Küche, wo der ältliche Mann, Marm, mit einer Zange etwas, was wie ein perfekt gebratenes Würstchen aussah, auf einen Teller legte, auf dem sich schon zwei Spiegeleier befanden, scharf gebraten, wie Finn sie mochte. Dazu vier Streifen Speck, Pilze, die noch in der Butter zischten, und eine geschnittene Tomate. Finn zog es zum Teller wie die Kompassnadel zum magnetischen Nordpol. Doc hielt ihn zurück. »Warte mal«, sagte er, »Beherrschung, Söhnchen.« Und zu Mom, »Ich übernehme jetzt, du wirst drinnen gewünscht.« Mom nickte, zwinkerte Finn zu und verschwand in Richtung Mr. Ludlams Arbeitszimmer. Doc hob den Teller mit der Ladung cholesterinhaltiger Leckereien, aber sobald Mom gegangen war, stellte er ihn wieder ab und zog Finn nach rechts, weg von der Vorratskammer und dem Raum dahinter. »Hey«, sagte Finn, »mein Frühstück!« Doc packte Finn so fest am Ellbogen, dass es weh tat. Er zerrte Finn zu der Tür zwischen Spüle und Kühlschrank. Sie kamen auf eine Gasse hinaus. Finn roch frische Luft mit einer Benzinnote. Der schwarze Lieferwagen stand mit laufendem Motor da. Mr. Wiesel saß hinter dem Steuer. Als er sie sah, ging er zwischen den Sitzen nach hinten. Die Flügel der Hecktür flogen auf. »Beeilt euch, verdammt«, sagte Pando. »Keine Sorge, der ist auf dem Klo«, sagte Doc. »Ja, aber das geht bei dem inzwischen ziemlich fix und ganz blöd ist er auch noch nicht. Rein mit dir, Junge!« Finn hatte gerade genug Zeit für einen verblüfften Blick hinauf zu dem dünnen Streifen blauen Himmels über der Gasse, dann stolperte er hinten in den Lieferwagen. Seine Beine waren steif und er fiel hin, halb drin und halb draußen. Pando packte ihn und zog ihn ganz hinein, aus der Gesäßtasche holte er eine schwarze Kapuze. »Zieh dir das über den Kopf, keine Widerrede, wir haben jetzt keine Zeit dafür.« Finn zog sich die Kapuze über, seine Hände zitterten. Einer der Männer, Doc, glaubte er, rammte ihn mit der Schulter und er plumpste auf den Hintern. Dabei stieß er sich den Kopf so fest an der Wand, dass er unter der Kapuze Sterne sah. Die Türflügel am Heck wurden zugeknallt. »Los«, schnauzte Doc, »und pass auf, dass du uns keinen Unfall baust!« Finn hörte, wie Pando wieder zum Fahrersitz kletterte und schließlich das Federquietschen beim Setzen. Der Wagen fuhr an. Am Ende der Gasse gab es eine Pause und dann bogen sie scharf nach rechts. Doc ließ sich ächzend neben Finn fallen. »Ach, Scheiße, so werde ich zum Verbrecher!« »Naja«, dachte Finn, »was denn wohl sonst?« »Bringt ihr mich irgendwo hin, um mich zu erledigen?«